Winkel hat offen eingestanden, was ihn veranlasste, sich auf dem Gebiete der Textvarianten wissenschaftlich zu betätigen. Die Veranlassung und Berechtigung zu einer solchen Erfassung der Aufgabe, nämlich Jesu echte Worte in ihrer Unmittelbarkeit wieder erstehen zu lassen, liegt in der Situation unserer Zeit. Anstoß gab also die religiöse Situation unserer Zeit, wie eben Winkel diese Situation versteht. Und er versteht sie als Forderung nach dem Jesusbilde, wie es, gereinigt von sogenannten späteren Zutaten, angeblich einstmals in seiner ursprünglichen Frische ausgesehen hat. Dass es einen historischen Jesus gegeben habe, daran zweifelt Winkel keinen Augenblick. Und dass gerade dieser Jesus der Geschichte von der Zeitsituation gebieterisch verlangt werde, gilt ihm als fraglos. Von der Zeitsituation angeregt und unbewusst geführt, wendet er sich zwecks Bestätigung seiner Ansicht an die Untersuchung der Variantenmasse. Nun ist es aber das Wesen oder richtiger Unwesen der Varianten, vielseitig zu sein und jeder subjektiven Ansicht etwas zu bieten. Nur ein naives Gemüt kann also erstaunen, wenn auch Winkel seine Meinung durch den von ihm ermittelten Befund der Textvarianten bestätigt fand. Es ist nun einmal so, in den Wald der Varianten können Orthodoxe oder Liberale aller Schattierungen hineinrufen und jeder wird sein Echo vernehmen. Winkel hat einen schlechten Start. Eigentlich brauchte er gar nicht zu starten, denn was ihm der Forschungsflug ins Reich der Lesarten einbringt, weiß er vorher schon ganz genau. Es ist Winkel nicht unbekannt, dass nach Ansicht vieler Neutestamentler als echter Kern der Verkündigung Jesu der schroffe Gegensatz anzusehen sei, in dem sie zur jüdischen Gesetzesgerechtigkeit stehe. Dieser Ansicht pflichtet Winkel unbedingt bei. Sie gilt ihm von vornherein für so fest gegründet, dass er sie zum Ausgangspunkt seiner Variantenforschung erhebt, zumal dieser Gegensatz für ihn geradezu das Hauptcharakteristikum der Zeitsituation darstellt. Winkel hat nun etwas psychologisch Merkwürdiges entdeckt. Jesus stand in einer Zeit stärksten religiös-politischen Hoffens im Judentum. Eben darum aber ist es vom psychologischen Gesichtspunkt außerordentlich bemerkenswert und seltsam, dass er, obwohl erzogen und groß geworden innerhalb der Atmosphäre des damaligen Israel, die für die religiöse Auffassung und das Hoffen dieses Volkes typischen Züge so eindeutig ablehnt, so dass religiös-ethische Streben nach Gerechtigkeit dieses Volkes, wie es andererseits ebenso greifbar ist, dass diejenigen, die ihn später verkündigten, die Jünger, ihm solches, nämlich Gesetzgerechtigkeit, aus der Selbstverständlichkeit ihres volksgebundenen Wesens wieder unterlegten. Jesus, Gegner jüdischer Gesetzesgerechtigkeit, die Jünger nach des Meisters Tode wieder Anhänger des Gesetzes. Die historische Tatsache bildet die Basis aller Winkelschen Variantenwissenschaft. Wir wollen jetzt diese Basis ein wenig inspizieren, denn sie ist ja, wie gesagt, der Startplatz des Forschungsfluges. Winkel argumentiert nämlich weiter: Vom Judenchristentum, Petrus eingeschlossen, wissen wir, dass es späterhin wieder das jüdische Gesetz achtete. Von der Jüngertradition also kann eine Opposition gegen das Gesetz nicht ausgegangen sein. Also nur von Jesus selbst. Diese Folgerung erscheint untadelig und doch stimmt hier etwas nicht. Etwas, worüber sich allerdings Winkel keine Sorgen gemacht zu haben scheint. Vorher hatte er es ja als begreifbar hingestellt, dass die Jünger später als vor dem nach Jesu Vorbilde abgelehnte Gesetz wieder achteten. Winkel muss erlauben, dass wir scharf widersprechen. Wir finden nämlich solch totalen Umschwung des religiösen Empfindens der Jünger nicht begreifbar, sondern einfach unverständlich. Wir behaupten, dass solche Wandlung als Ereignis im wirklichen Leben der Urchristen psychologisch nicht nur rätselhaft, sondern absolut unmöglich gewesen wäre. Um das einzusehen, erwäge man nur die näheren Umstände. Unter Jesu Augen hatten seine Jünger, wie der Meister, gesetzesfrei gefühlt und gelebt. Also nicht etwa unüberlegt, noch viel weniger gewohnheitsgemäß, sondern deshalb, weil ihr Herr die Gesetzesfreiheit immer wieder als das Zentrum seiner Verkündigung hingestellt und vorgelebt hatte. Diese Jünger erlebten nun nach dem Tode Jesu die bekannten Auferstehungsvisionen, das heißt aber, sie gewannen die felsenfeste Überzeugung, ihr Herr sei vom Tode auferstanden und zur himmlischen Herrlichkeit erhöht worden. Man mache sich doch klar, was solche psychologischen Tatsachen für die Betreffenden bedeuteten. Offenbarungen, die verpflichteten. Diese Menschen, die eben noch in der Tatsache der Auferstehung den göttlichen Beweis erhalten hatten, dass die vom Erhöhten verkündete Lehre der Gesetzesfreiheit wahr sei, verpflichtend sei, sie sollen sofort nach ihren Wahrheitserlebnissen allesamt bewusst gegen Worte und Taten ihres himmlischen Herrn wieder in die peinliche Erfüllung des Gesetzlichen verfallen sein und damit den Auferstandenen und seine Lehre aufs Gröblichste beleidigt und verleugnet haben? Das ist psychologisch absolut unmöglich. Aber es wird doch in der Apostelgeschichte überliefert, dass die Jünger, Petrus eingeschlossen, wirklich so verleugnerisch gehandelt haben, wird Winkel uns erwidern. Allerdings, sie handeln so auf dem Papier. Sie handeln so als erdichtete Phantomgestalten im luftleeren Raume. Winkels Start verläuft schlecht. Da, wie wir erkannten, es eine psychologische Unmöglichkeit wäre, dass die Jünger die Zentrallehre ihres erhöhten Herrn prompt verleugneten, so müsste also tatsächlich umgekehrt die von den Jüngern bezeugte Achtung vor dem Gesetze zurückgehen auf die Worte und Taten Jesu selbst. Jesus muss also für die Erfüllung der jüdischen Gerechtigkeit eingetreten sein. Warum sollten wir nicht umgekehrt einmal so argumentieren? Unmöglich werden jetzt mit Winkel viele Theologen sich ereifern. Und das wiederum mit Recht. Denn wird in den Evangelien nicht oft und eindringlich genug der Beweis geliefert, dass Jesus in Wirklichkeit völlig gesetzesfrei gelebt und dementsprechend gelehrt hat? Gewiss, er lehrt und handelt so auf dem Papier. Doch das Fatale ist, dass sich derselbe Jesus auf dem Papier eben auch ganz anders erweist, nämlich wirklich als der Lehrer der starrsten jüdischen Gesetzlichkeit, der seinen Anhängern einschärft, kein Tüttel vom Gesetz werde vergehen. Unversehens sind wir wieder einmal in eine Dilemmafalle geraten. Gesetzesfreiheit und gleichzeitig Gesetzestreue soll Jesus gelehrt haben.